das Haus. So sieht dein Charakter aus. Hast dich Objekte nur zuhauf. Wie sieht der Sinn des Lebens aus? Menschlichkeit ist nur ein Wort an diesem kalten Ort. Was ist das alles denn noch wert, wenn die Welt sich nicht mehr dreht? Denk mal nach, was da noch zählt am Ende dieser Welt. Was ist das alles denn noch wert, wenn die Welt sich nicht mehr dreht? Denk mal nach, was da noch zählt am Ende dieser Welt. Heb die Gläser auf dein Wohl, bezahlt zu, fühl ich mich wohl. Mag ich nicht, ist mir egal, zwar Freundschaft ja einfach. Emotionen gibt es nicht, weil ein Geld unzüchtig ist. Was ist das alles denn noch wert, wenn die Welt sich nicht mehr dreht? Denk mal nach, was da noch zählt am Ende dieser Welt. Was ist das alles denn noch wert, wenn die Welt sich nicht mehr dreht? Denk mal nach, was da noch zählt am Ende dieser Welt. Jagst im Leben nach, du Held, doch so läuft sie nicht, die Welt. Gefühle gibt es nicht in bar. Klingt für dich wohl sonderbar. Für dich hat Freundschaft keinen Zweck, denn die gibt es nicht auf Check. Was ist das alles denn noch wert, wenn die Welt sich nicht mehr dreht? Denk mal nach, was da noch zählt am Ende dieser Welt. Was ist das alles denn noch wert?